Wir sind mit Freud und Lust in diesen Garten treten, doch finden nicht mehr aus, die Wonn weicht grimmer Pein. Der leichte Fuß wird lahm, die rote Wang wie Stein, der Magen knurrt und kracht gleich rasenden Trompeten. Des Mundes Lachen fleucht, bald jammerlich gebeten, der Augenfunk verlöscht, der Tränen Flut bricht ein, wird nu der Freiheit Spiel ein Lauf im Kerker sein. O hilf uns, großer Gott, lass Satans Unkraut jäten, das Haar steht Himmel an, der Leib schwert ohne Brot, die Zung wird schwarz verbrannt, die Gäng sind Stank und Kot. Der Kopf ist Ach und Weh, Blitz, Schwefel, Tober, Schrecken. Hier sind wir in der Gruft, ja gleich wie einverleibt, des grünen Drachs Gedärm, was ist's, was von uns bleibt? Wir sind der Würme Speis, der Dung, der Höllen Hecken.